Gehören Sie auch zu denen, die beim Fahrradfahren in der freien Natur Schwindelgefühle und Unwohlsein verspüren? Dann fehlen Ihnen die natürlichen Abgase eines Dauerstaus, der würzige Benzingehalt smoggeprüfter Innenstädte. Nehmen Sie Qualmol und Sie spüren unmittelbar, wie sich Ihr Wohlbefinden bessert. Ja, Qualmol und du fühlst dich hohl. Wohl! Bei Risiken und Nebenwirkungen verlegen Sie Ihre Packungseinlage und verklagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.